Ich hab deine Mutter kennengelernt, als ich noch ein Niemand war. Ich hatte nichts, ich hatte niemanden, doch sie war da. Ich hab bei ihr gewohnt, sie hat sich um mich gekümmert. Doch ich merkte schnell, dass das alles keinen Sinn hat. Ohne Perspektiven, was konnte ich ihr schon bieten? Jungs wie ich waren für Mädchen doch nur Parasiten. Ich hatte Angst vor Verpflichtung, ich war ein Streuner. Ich zog den ganzen Tag mit Kumpels um die Häuser. Wir haben uns oft gestritten, die Fetzen sind geflogen. Erst schreit man sich laut an, dann glätten sich die Wogen. Wir sind im Bett gelandet, wie kann das anders sein? So ist das nun mal, wenn die Frauen einem Mann verzeihen. So ging das jeden Tag weiter, bis zu dem Tag, als sie anrief und geweint hat. Sie klang verzweifelt, jetzt kam der Hammer. Ich dachte, sie sei fremdgegangen, doch sie war schwanger. Du bist mein Sohn, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich werd alles dafür tun, dass du zufrieden bist. Ich mach mein Fehler wieder gut, ich beweis es dir. Du bist mein Fleisch, mein Blut, du bist ein Teil von mir. Du bist mein Sohn, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich werd alles dafür tun, dass du zufrieden bist. Ich weiß jetzt, alles wird gut, du zeigst es mir. Du bist mein Fleisch, mein Blut, du bist ein Teil von mir. Ich wusste nicht, wie das gehen soll. Ich war erst 19 Jahre, nicht mit beiden Beinen auf dem Boden, so wie heutzutage. Ich war selbst noch ein Kind, wie sollte ich dich erziehen? Warum soll Mama einen nichtsnutzigen Kiffer lieben? Ich bin gegangen, ja, ich hab sie im Stich gelassen. Und es tut mir so weh, ich hab auch dich verlassen. Wahrscheinlich war's ein Fehler und verdammt, ich bereue es. Es tut mir leid, ich kann verstehen, wenn du von mir enttäuscht bist. Ich hab deinen ersten Schritt verpasst, bitte verzeih mir. Du hast dein erstes Wort gesagt, ich war nicht bei dir. Dein erstes Haar, dein erster Zahn, jetzt ist es zu spät. Ich hab nur jeden Tag gehofft, dass es dir gut geht. Du bist mein Sohn, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich werd alles dafür tun, dass du zufrieden bist. Ich mach meinen Fehler wieder gut, ich beweis es dir. Du bist mein Fleisch, mein Blut, du bist ein Teil von mir. Du bist mein Sohn, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich werd alles dafür tun, dass du zufrieden bist. Ich weiß jetzt, alles wird gut, du zeigst es mir. Du bist mein Fleisch, mein Blut, du bist ein Teil von mir. Jetzt bist du 6 und guck mich an, ich bin ein Mann jetzt. Aha. Bei dem plötzlich alles Gold wird, was er anfasst. Guck hier. Und wie das Schicksal so spielt, ich traf einen, der einen kannte. Der einen kannte mit der Nummer deiner Tante. Ich hab da angerufen, ich war so aufgeregt. Zum Glück hat deine Tante nicht gleich wieder aufgelegt. Und ich bin fast gestorben. Ich ging in die Knie, als ich dich wieder sah. Du siehst aus wie Mini-Me. Ich bin so stolz auf dich, ich geh nie wieder weg. Ich bin jetzt da für dich, ich mach meinen Fehler wieder wett. Ich werd alles dafür tun, dass du zufrieden bist. Du bist mein Fleisch und mein Blut, mein Sohn, ich liebe dich. Du bist mein Sohn, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich werd alles dafür tun, dass du zufrieden bist. Ich mach meinen Fehler wieder gut, ich beweis es dir. Du bist mein Fleisch, mein Blut, du bist ein Teil von mir. Du bist mein Sohn, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich werd alles dafür tun, dass du zufrieden bist. Ich weiß jetzt, alles wird gut, du zeigst es mir. Du bist mein Fleisch, mein Blut, du bist ein Teil von mir.